In unserer Reihe Zurück in die Zukunft stellen wir bis zum 20. Oktober Hörspiele vor, in denen verschiedene Zukunftsvisionen hörbar werden. Den Anfang macht in den folgenden 74 Minuten das Science-Fiction-Hörspiel Schirmspringer von Karl Amery. Es entstand 1984, in jenem Jahr, das George Orwells visionärem Roman über den totalen Überwachungsstaat als Titel diente. Auch Amerys Hörspiel variiert das Thema totaler Kontrolle. Amery verbindet in seinem dystopischen Text die allgegenwärtige Überwachung mit dem Sensationsbedürfnis der Massen. Da die allumfassende Fernsehverkabelung auf Dutzenden von Kanälen einzig der manipulierten Information dient, vollzieht sich eine Umkehrung des Bewusstseins. Die Wirklichkeit findet nicht in der Realität, sondern in den Medien statt. Was wollen Sie hier? Pardon, ist das Ausdruck und Auswertung 2, Herr Oberschutzrat Hegetüß? Oschur, gefälligst. Innerbetrieblich Kurztitel verwenden. Jawohl, Herr Oschur. Oschur, ohne Herr. Jawohl. Na, und? Wie bitte, Herr Oschur? Beim heiligen Herold, wer sind Sie? Was haben Sie hier verloren? Oh, pardon. Schutzassistentin Gesine Schmitz. Chassis Schmitz, pardon. Schmitz? Schmitz. Schule Nordpol Ida. Schnitz. Und Gesine auch noch. Oh, Sie armes Schnitzerle. Na, ich fresse Sie nicht, auch wenn Sie appetitlicher wären. Keine Angst. Ihre Papiere sind schon da. Sie sind zugewiesen aus... Aus dem Großschutzgeneralpool. Wo und wie bisher tätig? Allgemeinverwendung steht da. Vortäuschung sinnvoller Tätigkeit, nehme ich an. Oder mehr, Schnitzerle? Kaum mehr, Herr Oschur. Ich arbeite erst hier seit 4 Monaten. Ohne Herr, Herrgott, sag damit nochmal. Also, Benvenuta in OS 2, das ist Ihr neuer Wirkungskreis. Und wie wirkt er auf Sie? Es ist heimelig hier. Heimelig? Das ist nicht schlecht, das. Das ist ein unerwarteter Aspekt. So heimelig wie ein gut eingemieftes Rattenloch. Sie haben beim Hereinspazieren einen gewissen Gegensatz gemerkt, nehme ich an. Einen atmosphärischen, ja. Immer besser. Eine richtige Intellektuelle. Tja, Chassis Schnitz. Da sind Sie an die gepflegte Atmosphäre des Generalpools gewöhnt. Warmtonröhren, grau-rosa Türen, Techniker in hellblau, die an schwarz-silbernen Geräten und königsblauen Speichern arbeiten, falls man da überhaupt von Arbeit reden kann. Überall Ästhetik, Harmonie in der großen hellen Schutzzentrale, die sich im lorbeergrünen Park von Citygrad erhebt. Und da wandern sie, vielmehr, man verstößt sie ins Souterrain, in ein unnummeriertes Loch zwischen den Zimmern 0014 und 0015, in ein dunkles Viereck, rau verputzt, einen Schacht mit offen verlegten Kabeln an der Decke, dann rissige Betonstufen. Wie viele? 15, stimmt das? Ah, hundsgemein genau. Und dann die stählerne Schottentür, abgesprungener Lack, mit Männige überpinselt. Noch ein rascher Blick auf das großzügige Inventar, Schreibtisch vom Sperrmüll, eine Tischlampe mit Edisonbirne, ein paar Handbücher und Akten, ein Terminal mit Ausdrucker und das wär's. Nicht zu vergessen ein etwas zerknitterter und essigsaurer Vorgesetzter. Welcher Eindruck drängt sich da unwillkürlich auf? Dass es sich um eine sehr wichtige Abteilung handelt. So. Sie werden mir ein bisschen zu hell, Schnitzerle. Intelligenzquotient 143, Examensdurchschnitt 1,2. Steht hier, Chassis Schnitz, in Ihrem Personalakt. Haben Sie dazu was zu bemerken? Ich weiß nicht, ich war immer fleißig, aber der IQ wird nicht bekannt gegeben. Na, schon gut. Was ist das Grundprinzip moderner Polizeiarbeit, die Formel des Heroldismus? GSHV, gesellschaftssanitäre Vorbeugung, ermöglicht durch den koordinierten Einsatz aller vorliegenden und verfügbaren Daten. Sie sagen es. Und im Rahmen dieses Prinzips ist aus 2 die schmutzige Notwendigkeit des Systems, die sträfliche Improvisation, ist auf Gedeih und Verderb die Nagelprobe der großen Schutzzentrale und aller ihrer Werke. Die Geheimwaffe des Heroldismus. Das wär's. Alles Nähere später. Und mein Tätigkeitsbereich, Osho? Ihre Tätigkeit ist zunächst der Nachtdienst. Im Wesentlichen heißt das physische Anwesenheit. Der Raum darf nie verlassen werden. Aber... Nicht gerade veränderungsreich, was? Aber auch nicht ungemütlich. Der Ausdrucker da, er wird sie nie verlassen. Er wird schon immer wieder Stapelware ausspucken, keine Angst. Er liefert hier alle BFA-Fälle ab, von BFA-1 bis BFA-3. Beobachtende Fahndung. Ganz recht, Schnitzerle. Beobachtende Fahndung wird wie ausgelöst? Durch automatische Schwellenschaltung beim Auftreten von Nonkonformitätssymptomen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Cäsa. Und was heißt das in der Praxis? Das weiß ich nicht. Ich hatte noch keine. Was macht ihr da oben denn eigentlich im Generalpool? Heiligenbilder tauschen? Statistik hauptsächlich und Diagramme. Arbeitsbeschaffung, aha. Und Augenwischerei für die Politiker. Tja, da wollen wir mal sehen. BFA-Grundkurs mit angewandten Übungen. Schauen wir mal, was in den letzten Tagen auf BFA-1 gegangen ist. Codeabruf, das geht Sie weiter nichts an. Haben wir absolute Priorität, Osho? Klar, aber vergessen Sie das, ja? Sie rufen gar nichts ab. Verstanden? So, da hätten wir einen Namen, der vorgestern auf BFA-1 gegangen ist. Nicole Helder. So, jetzt rufen wir es mal akustisch ab. Abrufe über Akustik auf Terminal 0014A. H-E-L-D-E-R-N-I-K-O-L, bitte melden. Helder Nicole, Fall NH081075, bitte bestätigen. Helder Nicole, Fall NH081075, so. Bitte bestätigen. Vorgang 25.06.99, Helder Nicole, Ausleihorder, Stadtbibliothek, Citygrad, lautend auf. Kropotkin, Piotr Alexejewitsch, L'Anarchie, sa Philosophie, son Ideal, 1896 und oder Mutual Aid, a Factor of Evolution und oder... Genügt. Na? Da ist der Name Kropotkin in der Stadtbibliothek. Logisch, Kropotkin war der führende theoretische Anarchist des 19. Jahrhunderts. Ist selbstverständlich aktiviert. Jede diesbezügliche Anfrage legt automatisch den Nonkonformitätsschalter um. Es wird dann automatisch geprüft, ob der gute Nicole eventuell einen Forschungsauftrag mit entsprechender Genehmigung hat. Hatte er aber offenbar nicht. Also, schwupps, BFA-1. Vorbeugend, versteht sich? Vorbeugend. Wir sind die toleranteste Gesellschaft der Geschichte, Schnitzerle. Aber das können wir uns nur leisten, weil wir entsprechend vorbeugen. BFA-1 ist nicht weiter tragisch. So viel wissen Sie ja hoffentlich. Telefonspeicherung und stichprobenartige Lauschangriffe im beruflichen und privaten Bereich, Registrierung von Kauf, Verkauf, privaten und öffentlich-rechtlichen Transaktionen. Ja, gelernt ist gelernt, wie ich sehe. Note 1,2. Also, der Ausdrucker bringt Ihnen die neuen BFA-Fälle rein, aber nicht nur die neuen. Ihre Aufgabe während des Nachtdienstes wird sein, auf den Ausdrucken alle Vorkommnisse zu registrieren, die bereits laufende Fälle betreffen. Markieren Sie die laufende Nummer mit dem roten Filzschreiber, hier, so etwa, das genügt. Dann besteht Clusterverdacht. Wie bitte, Osho? Cluster. Cluster, Rumor tut's im Raster. Brauchen Sie doch nicht zu wissen, erkläre ich Ihnen, wenn es soweit ist. Dann müssen wir nämlich Entscheidungen treffen. Das heißt, ich treffe Entscheidungen. Sie brauchen sich Ihr strähniges Lockenköpfchen nicht zu zerbrechen. Klar soweit? So, wiederholen Sie die Instruktion. Ich möchte abhauen. Seit 10 Minuten mache ich Überstunden. Nicht, dass das hier wichtig wäre. Also belebe nicht. Ich überprüfe alle Neuausdrucke. Wenn Sie Vorkommnisse betreffen, die sich auf BFA-1 Observierte beziehen, markiere ich die laufende Nummer mit Rotstift und bringe sie Ihnen zur Kenntnis. Stimmt. Und zwar morgen früh um 7.45 Uhr. Ich bin ein altmodischer Bulle und Liebe barbarische Dienstzeiten. Wenn gerade nichts läuft, dann schauen Sie sich mal die Handakte da an. Da sind typische Nonkonformitätssymptome aufgeführt. Aber nicht mitnehmen, verstanden? Höchste Geheimhaltungsstufe. Ich bin gespannt. Entspannen, Schnitzerle. Entspannen. Ist reine Routine. Auch das. Bis morgen also. Ich wünsche romantische Träume im Rattenloch. Spannend. Spannend. Also, wie war der Befehl? Abrufe über Akustik auf Terminal 0014A HELDER NIKOL Persönlichkeitsprofil bitte melden. NH081075 angefordert, Persönlichkeitsprofil bitte bestätigen. NH081075 angefordert, Persönlichkeitsprofil bitte bestätigen. Jetzt der Bestätigungsdienst, wo ist er? Helder Nicole, geboren 8. Oktober 1975 in Odestel, Distrikt Sandova, Eltern Florentin Helder, Grundschullehrer Claire Shaughnessy, Lektorin im Staatsverlag Aufbruch, keine religiöse Zugehörigkeit, traditionelle Assoziationen zu orthodox-christlicher Frömmigkeit über Großmutter mütterlicherseits aus der Dobrudscha, Grundschule in Odestel und Springtown, 1984 Tod des Vaters, 1986 bis 1994 Polygymnasium in Springtown, nach Ableistung des Friedensdienstes mit der Waffe, Studium der Linguistik und der Wissenschaftstheorie an Universität City Grad, 1996 bis 1998, vorzeitiger Erwerb des MA, ab 1998 Programmbeobachter Stadtplanung Springtown auf Planstelle D577-X-13, Einstufung A-8B, Wohnhaft Heinziusstraße 169-15, City Grad 31, ledig. Wechselnde Bindungen, zurzeit an Mariusza Lipski, 22, Katharin bei der Südtel, Stressstellen im Persönlichkeitsraster, Überqualifikation, mütterlich orientierter Leistungsdruck, Kontaktschwankungen, Neigung zum Alkoholismus, BV1-Exploration wird fortgesetzt. So ist das. Order und Auskunft löschen, bitte bestätigen. Alle Anforderungen von 0014a werden automatisch gelöscht. Alle Anforderungen von 0014a werden automatisch gelöscht. Herrlich, dann gleich. Abrufe über Akustik auf Terminal 0014a, Rückspielung Fall NH081075 seit BV1 Überwachung gespeicherter Telefongespräche. Bitte melden. NH081075 angefordert gespeicherte Telefongespräche seit BV1 Überwachung. Bitte bestätigen. Klappt auch. Telefonat 1. 26.06.99 Uhr 8:20. Helder. Kolja? Oh, Molly, du Schreck. Es ist Mitternacht. Es ist 20 nach 8, du Brummbär. Hab dich gestern auf dem Schirm gesehen. Du warst einfach phänomenal, du herausragend. Ja, Kernfetzen Ahnung. Wo hab ich denn gerackt, deiner Meinung nach? Kolja, Kanal 14. Alltagsgeschehen, Konsumgewohnheiten. 15 Minuten im Kaufhaus Meschner Rodney. War ich nicht. Aber doch, auf der Lebensmittelebene. 12 Sekunden warst du da, halb weit. Ich hab gestoppt. Du, mir hat's den Atem verschlagen. Du warst so konzentriert, so committed. Eine Persönlichkeit einfach. Ich war nicht im Meschnerrott. Kolja, sei jetzt nicht kompliziert. Warum bist du immer so kompliziert? Also, Nicole Helder an Mariusza Lipski. Zum dritten Mal, ich war nicht im Meschnerrott. Hör mal zu, mir hängt das zum Hals raus, deine Visionen dauernd. 12 Sekunden auf 14, dann rechts hinten unterm Hollerbusch im Landschaftskanal, vielleicht demnächst als 8. Musketier auf der Schnulzenschiene. Nicole Helder, das ist... Oder vielleicht beim fröhlichen Porno auf 43. Zum Speien. Weißt du, was mit dir los ist, Nicole? Du hast Angst vor dem Leben. Du scheust das Licht der Wirklichkeit. Du verkriechst dich in einem narzisstischen Mauseloch statt... Statt was, hä? Statt was? Die Mauselöcher, das sind deine lächerlichen Idiotenkanäle, deine Trottelsendungen. Das ist dir doch hinreichend klar, dass alles jenseits vom Kanal 10 Trottelsendungen sind. Lutschbonbons für Hilfsschüler. Sag mal, was willst du eigentlich? Die gesellschaftlichen Gegebenheiten ändern? Man muss sich doch Gegebenheiten, genau. Lutschbonbons, gütigst gereicht von Mütterchen Medienmacht. Mati Radnaya Televisia. Ja, und was willst du? Wenn man dir eine echte Chance geben will in den Medien, dann willst du auch nicht. Echte Chance? Echte Chance, jawohl. 20 Mal habe ich dir gesagt, du sollst bei mir in der Südtee vorbeikommen, wenn Villanova da ist. Aber dazu bist du ja wieder zu eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf wen denn? Auf Villanova? Auf das Stück Mist im Seidenstrumpf? Sie beleidigen meinen Seelenhaushalt, Gnädigste. Er könnte wirklich was für dich tun. Der ist Regieassistent bei... Na? Du hör zu, mein Schädel platzt. Gestern mit Lajos Burgunder gesoffen und dann noch Kropotkin gelesen, bis 2:30. Mit Bierbegleitung. Kennst du Kropotkin? Zu Unrecht vergessen. Ein wirklicher Gigant. Drecksack! Oh, Makolja. Anruf 2 26 06 99 Uhr 8:32. Kolja? Das auch noch. Eben löchert mich Marjuscha und jetzt du. Nicht so laut, Kol. Meine Schädelfrequenzen. Scheußlicher Vibrationseffekt. Wie viele Flaschen waren's eigentlich? Du hast die Rechnung. Nein, du. Ich hab mich schon gewundert. Ja, kannst recht haben. Irgendwohin sind ein paar blaue Lappen verschwunden. Also was ist los, Laius? Hör mal, ich hab sowas im Speicher, dass wir einen Haufen Blödsinn, also wirklich ganz ungeheuerlichen Blödsinn. Überhaupt nicht. Das war hochinteressant. Gesellschaftlich relevant, würde ich sagen. Eben, Kohl. Empfindliche Gebiete, hochempfindlich. Verstehe. Aber bei mir brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Logisch, klar. Trotzdem, rein theoretisch bin ich da in ein paar... Schnauze, Laius, Schnauze! Ich schrei nicht. Schon gut. Zum üblichen Fio-Schnaps im Bajazzo? Na, gute Idee. Wir könnten beide einen Barratsk vertragen. Vor dem Sportskanal an der Bar, Uhr 16. Handball-Europokal soll morgen laufen. Sindelfing gegen Plovdiv oder sowas. Ein Jahrhundertspiel jedenfalls. Also... Bis 4 Uhr. Halt dein Rückgrat steif. Verdammte Zumutung. Bajazzo. Terminal 0014A in Zentralspeicher. Wo befindet sich Lokal Bajazzo oder Lokal vergleichbaren Namens in Springtown? Rückmeldung per Show. Verstanden. Wird geprüft. Ob du willst oder nicht, Nicole. Achtung, Sondermeldung von Kanal 4. Auf Kanal 4 Direktübertragung von den Bundeskriminalkanälen. Straßenschlacht zwischen Ordnungskräften und einer Bande der sogenannten Karottenköpfe auf dem Neumarkt zu Renkenburg. Farbe, Action, Emotion. Ich wiederhole, auf Kanal 4. Schau dir das an, Kolja. Karottenköpfe als Sondermeldung. Farbe, Aktion, Emotion. Und dafür habe ich mich zahlen lassen. Ich sollte freiwillig zur Gehirnmassage antreten. Bezahlt? Was hast denn du mit Karottenköpfen zu tun? Oh, darüber haben wir doch gestern geredet, Kolja. Wenigstens bilde ich mir das ein. Ich hab dir doch erklärt, dass ich Hardware-Mann bin. Dass du Hardware bist, weiß ich längst. Ich erstarre ja auch vor Ehrfurcht. Was ich mitgekriegt habe, du hast Umschaltvorgänge automatisiert von den Polizeifrequenzen in die Hauptkanäle. Eben. Die Softwarefritzen vom Kommunikationsministerium haben uns eine Vorgabe geliefert. ES heißt emotionaler Schwellenwert. Wenn der erreicht wird, sagen wir bei einer Polizeifahndung auf dem Großschutzkanal, schnalzt es automatisch und das Ding wird rübergeschoben in ein Hauptprogramm. Ohne menschlichen Eingriff. Durchsage wie eben vorhin und die Millionen könnt dann der Anna sehen, wie sie es ihren Lieben mit dem Tranchiermesser besorgt. Steht den Glotzern zu, das ist rauschendes Leben, Wahrheit und Schönheit. Prost. Prost. Also theoretisch, rein theoretisch könnte sich Tante Anna das selbst ausknobeln, wenn sie schlau genug ist. Wenn sie die richtigen Auslöser kennt? Eben. Hochempfindliches Gebiet. Wenn ich dich richtig dechiffriere, dann steht der ganze Komplex unter politischer Hochspannung. Höchstspannung, höchst. Geheimhaltung 6. Eben. Ich hätte nicht drüber reden sollen. Ich schweige wie ein Hünengrab. Ich meine deinetwegen, Kolja. Man weiß nie, wann und wie man unter B fahren... Schnauze! Und in der Praxis ist Tante Anna ohnehin nicht schlau genug. Was kommt denn rüber, hä? Karottenköpfe. Holzereien mit Haschpuder. Demolierte S-Bahn-Züge. Manchmal ein dämlicher Banküberfall. Erinnerst du dich? Im September die Geiselnahme in Verschitt? 2 volle Tage in allen Hauptprogrammen. Oder letztes Weihnachten noch der Verrückte auf dem Kulturturm. 3 Tote, 7 Verletzte. Das waren noch Zeiten. Aber was kommt jetzt rüber? Du hast recht. Das ist nichts, worauf Lieschen Glotzmüller Anspruch hat. Und nichts, wofür Hilarius Leder geschuftet hat. Du oder ich. Wir hätten da mehr zu bieten, was? Ja, auf kannst du Gift nehmen. Apropos Gift, noch ein Baratzk? Nein, keinen mehr für mich. Ich muss zurück ins Büro. Nachsehen, ob die Computer der Stadtplanung wieder natürliche Unzucht treiben. Also mach's gut. Und keine Sorgen, meinetwegen, hörst du? Nicole Helder, das bekannt schweigsame Hühnengrab. Tschüss, Laios. Bis morgen, wenn's noch einen Morgen gibt. Oder wenigstens einen burgunderroten Abend. Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Ich tue das sonst überhaupt nicht. Dann fang gar nicht erst damit an, Katzel. Das ist keine Karriere für dich. Sie sind Nicole Helder, nicht wahr? Soviel ich weiß, ja. Und mit wem habe ich die zärtliche Ehre? Mein Name tut wirklich nichts zur Sache. Ja, das denke ich auch. Weiterhin viel Erfolg. Ich muss ins Büro. Ich teile Ihr Interesse an Kropotkin. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin bei der Stadtbibliothek. Ausleihstatistik. Wir stellen auch Nonkonformitätsfrequenzen zusammen. Verzeihen Sie, ich werde technisch. Wenn das Technik ist, Baby, dann jedenfalls ein Miserable. Meine Lesegewohnheiten gehen Sie an Dreck an. Aber die Großschutz interessiert sich dafür. Die wer? Die Großschutz? Na hör mal, du kleine Ratzen. Ich kapier deine Masche noch nicht, aber wenn du mich erpressen willst, du. Ich mache wieder alles falsch. Ich dachte, wir könnten uns gegenseitig helfen. Ich Ihnen und Sie mir. Helfen? Helfen, naja. Bist du in der Tat hilfsbedürftig. Ich empfehle Gruppentherapie. Aber ich muss jetzt wirklich... Helfen bei Ihrem Vorhaben, meine ich. Helfen bei meinem Vorhaben? Sehen Sie, ich kriege diese Daten. Und jedes Mal bei einer solchen NC-Ausleihe, Verzeihung, so einer Nonkonformitätsausleihe. Jedes Mal denke ich... Denken Sie was? Jetzt raus mit der Sache. Da ist einer, denke ich, der es wagt. Der sich traut. Und ich traue mich nicht. Einer, der sich traut. Zu leben traut, meine ich. Und ich wüsste genau, wie man es macht. Wie man was macht? Wie man rüberkommt. In die Wirklichkeit. In die... Sie schauen mich so an. Bitte verzeihen Sie. Ich habe einfach nur so dahergeredet, wie mir ums Herz ist. Und Sie müssen ins Büro. Nix, jetzt wird da geblieben, Karten auf dem Tisch. Das täte so passen, Katzel, mich anspitzen und dann verschwinden. Also, du wüsstest, wie man's macht und du tätest es selbst gern? Was denn, Katzel, was denn, hä? Auf den Schirm kommen. In die großen Kanäle, wo das Leben ist. In Farbe und Stereo. Die Politik, die Sensation und all das. Bitte lachen Sie nicht. Gar nicht, Baby, gar nicht. Und wenn dann einer Kropotkin ausleiht, so wie Sie, oder NC-Kunst, oder was sonst den BFA-Schalter umlegt... Du wirst wieder technisch, Baby. Jeder, der sowas ausleiht, kommt doch automatisch unter beobachtende Verhandlung. Sagen Sie bloß, Sie hätten das nicht gewusst mit Ihrem Kropotkin. Und dann ist man schon unterwegs ins Leben, wenn man sich traut, aber ich... Moment. Wie willst du wissen, wie es weitergeht? Verzeihung. Ich hab doch gesagt, ich bin Statistikerin. Ich war schon in verschiedenen Branchen. Nahrungsmittelversorgung, vorbeugender Gesundheitsdienst. Da gibt's überall solche Schaltvorgänge. Angenommen, Sie sind Junggeselle. Und Sie kaufen im Mesh und erraten eine größere Menge Puderzucker. Sagen wir 12 Kilo. Warum, Verehrteste, soll ich eine 12 Kilo Puderzucker kaufen? Warum soll ich nicht das Bedürfnis empfinden, mein Gebiss und meinen Magen zu ruinieren? Das Land ist frei, oder? Weil man aus Puderzucker und Pflanzenschutzmittel F75 Sprengstoff machen kann. Das steht auch in jedem chemischen Sachbuch. Bei einer Hausfrau oder so wird das natürlich kein Verdachtsbild. Aber Sie sind doch Junggeselle. Das weißt du, Baby. Ich wette, das weißt du. Denken wir uns zusammen was aus, ja? Hast du doch schon, oder? Das Ding mit dem Zucker. Ich mag Sie, Nicole. Wir sehen uns wieder. Moment! Ich weiß ja nicht einmal, wie Sie Weg ist sie. Rauschendes Leben. Wahrheit und Schönheit. Na ja dann, Prost. Gute Guten Morgen, Schnitzerle. Meldung von der Oberwelt, die Sonne scheint. Wie war denn die Nacht mit dem Ausdrucker? Sehr libidinös? Das ist was Unanständiges, nicht wahr? Morgen, Oshur. 4 neue BV1-Fälle und ein Fall rot. Ein Fall rot? Spannend. Wollen wir mal sehen. Blatt 18. 18, voilà. Ei, ei, Schnitzerle. Erinnern Sie sich an den Fall Nicole Helder? Den mit dem Bakunin? Kropotkin. Teufel, Teufel. Guck dir das an, Schnitzerle. Lies das. BV1, NH08, 1075, Ort, Meschturner, Rodney Magazin, Springtau, Zeit, 29.06.99, Uhr, 20.22. Vorgang, Einkauf, 15 Kilo Puderzucker, Marke Co-op, Kristall. Darf er das nicht? Darf er das nicht? Alles darf er. Kropotkin darf er ausleihen, Puderzucker kaufen. Aber Schirmspringen, das darf er eben nicht. Und deswegen, BV 2, nein, 3. Schirmspringen? Entschuldigen Sie, Oshur, ich verstehe das nicht. Das brauchst du auch gar nicht. Die Entscheidungen treffe ich. Heiliger Herold, was ist denn los? Was gibt's denn zu heulen? Entschuldigen Sie, ich bin albern, ich weiß. Ich find's so spannend hier. Und ich hätte eben gern... Ich meine, ich wäre eben gern beteiligt. Beteiligt? Ich warne Sie, Chassis Gesine Schnitz. Ich warne Sie ganz entschieden. In Ihrem eigenen Interesse. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, bei was Wichtigem dabei zu sein. Ich merke das doch. Die ganze Atmosphäre und Sie... Was, ich? Ja, Sie. Sie sind ein ganz anderer Mensch als diese Bürotypen da oben. Ich bin Profi. Lachen Sie nicht. Ich lache nicht. Im Gegenteil. Wenn ich Sie nicht schon ein bisschen kennen würde, dann möchte ich annehmen, dass in Ihrem Köpfchen romantische Falter herumtröckeln. Aber so ist das nicht. Oder? Chassis Schnitz? So ist das nicht. Sie sind Knallgas. Dynamit. Ich sollte umgehend Ihre Versetzung... Na gut, Sie sollen's haben. Voll in die Fresse. Chassis Schnitz, diese Dienststelle Ausdruck und Auswertung 2... ...ist die schmutzige Notwendigkeit, ist auf Gedeih und Verderb die Nagelprobe der Großschutz. Wer hat Ihnen denn das beigebracht? Ihre Worte, Oshur. Gestern Abend, als ich mich gemeldet habe. So was. Setzen, 1. Aber weiter. Diese Dienststelle ist eine Notwehreinrichtung. Sie soll einer Entwicklung vorbeugen, die das gesamte GESA-Vor-Prinzip in Frage stellt, ruiniert, in den Ascheimer haut oder hauen könnte. Was ist, Chassis Schnitz, neben dem heroldistischen Prinzip der gesellschaftssanitären Vorbeugung das zweite wichtige Prinzip, die zweite wichtige Gestaltungskraft unserer Gesellschaft? Medienmacht. Medienmacht. Und warum? Stinkend einfach. Die produktive Gesamtarbeit ist weitgehend automatisiert. Ein Bauer ernährt 300 Familien und die meisten anderen Arbeitsplätze sind entweder langweilig oder reine Beschäftigungstherapie oder beides. Der Alltag ist dank GESA vor ziemlich einfarbig. Was macht man mit den Freistunden der Millionen? Wiederum stinkend einfach. Man füllt sie mit Medienangeboten, zuvörderst mit TV über jede Menge Kanäle. Und die Millionen glotzen. Aber eben nicht alle, Schnitzerle. Das ist es. Nicht alle. Und die anderen, die Nonkonformisten, das sind unsere BV-Fälle. Genau. Die anderen, das sind die Schirmspringer. Oder die möglichen Schirmspringer. Das sind die Leute, die das berechtigte Gefühl haben, nicht zu leben. Und wo ist das Leben? Auf dem Bildschirm, in den Hauptprogrammen. Da wollen die hin, unbedingt. Na, und wie kommt man am sichersten dahin, wenn man nicht zur Prominenz gehört oder kein Schauspieler ist? Wenn man zu allem bereit ist. Eben. Und wenn es einer von 1000 schafft, sind es schon zu viele, die zu allem bereit sind. zu heroischem Suizid, zu Massenmord, zu kollektiven Erpressungen. Der Persönlichkeit typisch bekannt, das ist alles analysiert. Überqualifikation, Rastlosigkeit, Kontaktschwankungen, oft familiär generierter Leistungsdruck. Entschuldigen Sie, was ist ein Cluster? Sehr gut, in medias res. Ein Cluster ist eine Gruppierung von Handlungen, die eine Kurve aktiver Nonkonformität ergeben. Mit anderen Worten, die den Verdacht verstärken und konsolidieren. Zwei Punkte sind noch kein Cluster, aber man kann schon die Richtung sehen. Zur Praxis. Unser Nicole hier. Zuerst eine NC-Ausleihe in der Stadtbibliothek, dann 15 Kilo Puderzucker. Als Junggeselle wohlgemerkt. Was ist daran so wichtig? Dass er das Herbizid, das dazugehört, um Sprengstoff herzustellen, nicht gekauft hat. Verstehen Sie? Es muss angenommen werden, dass er das F-75 außerhalb der Überwachung beschafft hat. Oder dass er es viel später beschafft. Gleich viel. Jedenfalls, dass er uns anschmiert oder angeschmiert hat. Das ist nicht nur ein Schlauberger, unser Nicole. Das ist ein Oberschlauberger. Wissen Sie was, Nitzerle? Nirgends wird er das Zeug kaufen, nirgends wird er Sprengstoff mixen. Wozu auch? Ist doch völlig überflüssig. Ist doch unökonomisch. Durch Unterlassung kommt er weiter, wirkt er gefährlicher. Minimale Aktion, maximaler Effekt. Der ökonomischste Schirmspringer, den wir bisher hatten. Das ist ein klassischer Theorie-Praxis-Cluster. Perfekt angelegt. Ich mag diesen Helder, verdammt nochmal. Und Sie sind ganz sicher, dass er es drauf anlegt? Hundertprozentig, absolut. Das habe ich im Urin. Und was machen wir mit ihm? Wir? Sie meinen, was macht Aus 2 mit ihm, Chassischnitz? Was macht Manfred Hegedis mit ihm, oder? Entschuldigen Sie. Sie wissen doch, wie ich es gemeint habe. Oh, doch, doch, doch. Wir geben ihm BV3. Totalüberwachung. Optisch und akustisch. Pass auf, Schnitzerle. Wetten wir, was er als nächstes macht? Wie er den Cluster auswählt, ne? Flugblätter vielleicht. Er kopiert den Kropotkin in einer öffentlichen Mediothek oder auf einem Privatgerät. Nix, Mädle, nix. Es wäre viel zu geradlinig und viel zu auffällig. Das brächte ihn womöglich ins ordentliche Strafrechtsverfahren. Was würden Sie ihm denn empfehlen? Ich würde ihm natürlich empfehlen, schleunigst einen Eimer Marmelade aus dem Puderzucker herzustellen und an seine Mädle zu verschenken. Es wäre das Beste für ihn. Aber... Ich meine, wie würde der Cluster optimal? Optimal? Eben. Nichts Politisches jetzt. Nichts Kriminelles. Optimal wäre was Neurotisch-Psychotisches, was Verrücktes, das erst unter 2 oder 3 seinen Sinn bekommt. Und das wird er machen. Wetten wir? Und wenn es soweit ist auch schon, wenn er zum Schirmsprung ansetzt, was dann? Wir sind in einer Notwehrsituation, Mädle. Anruf, Oschulier an 0014a, bitte aktivieren. Anruf, Oschulier an 0014a, bitte aktivieren. Anruf, Oschulier an 0014a, bitte aktivieren. Um die Zeit, da ist mächtig was angebrannt. Hier 0014A, Oshur Hegedus. Hegedus, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie sofort rauf, ja? Die Blocktüre sind für Sie schon sensibilisiert. Raum AU, in Ordnung? In Ordnung, Oshur Dir. Raum AU, komme. Pass auf, Mädle. Das wird mitgeschnitten. Ich gebe dir den Code rein. So. Jetzt brauchst du nur hinzuhören. Wenn das alte Schlappohr um diese Zeit anruft, wird's politisch. Und das möchte ich im Kasten haben. Sobald unsere Stimmen da oben ertönen, dann drückst du hier auf A-COM. Was heißt Raum AU? Absolut undurchdringlich. Optisch wie akustisch. Oh, wie kann ich denn... Doch nicht für uns, Mädle, doch nicht für uns. Und nicht mehr reinhören als nötig. Hörst du? Sehr dankbar, Hegedis, dass ich schon zur Verfügung stehe. Ich darf Sie mit Koordinator Bunzewitsch bekannt machen. Koordinator bei der Südtel, gell? Die Südtel beliefert, das wissen Sie ja, Kanal 2 und 4 und die meisten Regionalkanäle. Herr Bunzewitsch hat darauf bestanden, sich kennenzulernen. Unbedingt. Unbedingt. Schon deshalb, weil es mir scheint, dass unser gemeinsamer Freund hier, der Oberschutzdirektor, ihre Wichtigkeit etwas unterspielt. geübte Blick des Publizisten, wissen Sie. Also ich stehe nackt und bloß. Ja. Ja, dem Koordinator geht es um möglichst reibungslose Beziehungen zwischen Großschutz und Medienmacht, was natürlich ganz in unserem Sinne ist seit jeher. Schließlich ist diese Zusammenarbeit durch die gemeinsame Kommission von Innen- und Kommunikationsministerium geregelt. Die Software wurde gemeinsam erstellt. Sattsam bekannt, mein Freund, sattsam bekannt. Aber ich darf an den politisch-gesellschaftlichen Hintergrund dieser Vereinbarung erinnern. Ich darf uns ins Gedächtnis rufen, was die Regierung mit dem Einbau automatischer Schaltungen, mit der reibungslosen Überweisung interessanten Polizeimaterials in die Hauptprogramme, mit der epochemachenden Erfindung des emotionalen Schwellenwerts in den politisch-gesellschaftlichen Rahmen einbringen wollte. Und ich würde vorschlagen, davon auszugehen. Diese Voraussetzungen sind uns ständig präsent, Koordinator. Und die große Schutzzentrale tut das, ihre Farbe und emotionale Beteiligung ins Leben der Nation hineinzutragen. Tja. Ja, hier steigen Zweifel auf, Oshudir. Nebel von Zweifeln, die sich allmählich zu Wolkenbänken verdichten. Ja, hier beginnen wir uns Sorgen zu machen. Sorgen, die der eigentliche Grund für meinen etwas inopportunen Besuch. Spitzekoordinator, Sie sind immer hoch willkommen. Ganz meinerseits. Bemühen Sie sich nicht allzu sehr. Wir von der Südtel tragen hier eine tief gefühlte Verantwortung. Und wir tragen schwer daran. Verantwortung für eben das, was Sie so passend Farbe und emotionale Beteiligung nennen, Oshudir. Eben Farbe und Beteiligungsquote scheinen uns in letzter Zeit auffallend zu schwinden. Ich weiß nicht, wie weit Sie persönlich das polizeiliche Sensationsangebot auf den Kanälen verfolgen. Aufs Genaueste, da können Sie sicher sein. Ich habe dem Koordinator eben schon erklärt, dass aus zwei genau dafür geschaffen wurde, ist die empirischen Grundlagen für eine eventuell nötige Fortschreibung unserer Austausch- und Weitergabepraxis zu erweitern und zu verfeinern. Na. Der Oshua sieht mir nicht so aus, als gäbe er sich mit einer solchen Windbeuteldefinition seiner Tätigkeit zufrieden. Aber bitte stellen wir das zurück. Gehen wir von den Tatsachen aus. Es wird Sie interessieren, meine Herren, dass unsere ES-Experten in den letzten Monaten das Überwiegen, ja das Vordringen eines nahezu debilen, eines kretinösen Elements in ihrem Sensationsangebot feststellen. Die merkwürdige Kurzware, die wir sozusagen offiziös verschnürt von der Großschutz übermittelt bekommen, wird schäbiger und fadenscheiniger. Reicht kaum mehr aus für befriedigende Sondermeldungen und On-the-Spot-Coverage. Und wir fragen uns natürlich, woran das liegen kann. Wir fragen sehr grundsätzlich. Naja, aber das moralische Niveau der Nation hebt sich doch ständig. Das wird in jeder Regierungserklärung festgestellt. Na. Hier im abhörsicheren Milieu können wir uns doch darauf verständigen, dass dies, sagen wir, zu den Public Relations der Regierungskunst gehört. Wir von der Südtel sind gewillt, wissenschaftlich vorzugehen und unsere breiten Sondierungen kommen dazu ganz anderen Ergebnissen. Wir sind deshalb gezwungen, nach befriedigenderen Erklärungen des Phänomens zu suchen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass dieses Abschlaffen des Angebots zeitlich mit der Entstehung einer Abteilung Ausdruck und Auswertung 2 zusammenfällt. Eine Abteilung, die überhaupt keine Öffentlichkeitsarbeit kennt und deren Arbeitsbereich, gelinde gesagt, nebelhaft ist. Ei, ich beschwöre Sie, Koordinator, ich habe doch eben die Funktion aus 2. Und habe erklärt, dass das Windbeutelei ist. Außerdem existiert keine Abteilung Ausdruck und Auswertung 1. Ziemlich merkwürdig das, finden Sie nicht? Aus dienstrechtlichen Gründen... Hören Sie mal, hier ist die Klappe halten, Verehrteste. Ich würde mich gerne eben mal mit Oshua Hegedüs unterhalten. Ich möchte schlicht und einfach fragen, Oshua, was tut aus 2? Ausdruck und Auswertung. Sie machen Witze, mein Freund. Beleidigen Sie nicht Ihre und meine Intelligenz. Reden Sie weiter. Das scheint Ihnen gut zu tun. Aha. Auch Obstruktion ist aufschlussreich. Meine Herren, Unser Gesellschaftssystem beruht auf dem Bündnis zwischen moderner polizeilicher Vorbeugung und Medienmacht. Ein derartiges Bündnis verlangt uneingeschränktes gegenseitiges Vertrauen. Sie hatten und haben Gelegenheit, es zu untermauern. Und die Medien haben ein Recht, ja die Pflicht, die Mechanismen der Exekutive zu kennen, sie fürs Publikum zu interpretieren. Das ist Teil des demokratischen Prozesses. Also entschuldigen Sie mich bitte, ja? Das läuft alles über meine Ebene. Auf mich wartet dringende Arbeit. Ich darf nicht. Ich mache einen praktischen Vorschlag. Hier steht ein Terminal. Oshua Hegedus, dessen Intelligenz und Integrität ich während unseres kurzen Gesprächs kennen und schätzen gelernt habe, lässt sich sein Material heraufschicken. Er erklärt uns anhand dieses Materials die konkreten Aufgaben seiner Dienststelle. Ich garantiere Ihnen, dass die Südtel und alle anderen Medien dieser Stelle und ihren Aufgaben breiten publizistischen Raum und wenn möglich breite Unterstützung gewähren werden. Hä? Gern. Gern. Wenn der Osho die Weisung erteilt. Das übersteigt meine Kompetenz. Aha. Das rundet ab. Sie verstehen, dass wir handeln müssen. Handeln im Sinne unserer Pflicht für demokratische Transparenz. Und im Sinne des erwähnten Bündnisses. Sollten Sie zu Entscheidungen im gleichen Sinne kommen, Sie wissen, wie ich zu erreichen bin. Bitte bemühen Sie sich nicht. Ich finde mich zurecht. Hegedus. Jetzt haben wir den Salat. Nein, Hegedus, bleibe. Bleiben Sie noch hier. Den Bündnislogik-Salat. Prost. Und keine Philosophie jetzt, gell? Stelle mir konkrete Fragen. Die wichtigste ist jetzt, wie kommen wir aus der Scheiße raus? Ich meine, das ist Ihnen doch klar, Hegedus. Dieser Killeraffe, der wird jetzt loslegen. Und er wird uns auf die Fährte kommen. Die Politiker werden sich dumm stellen, wie üblich, beklagenswerte Kompetenzüberschreitungen, personelle Konsequenzen, bla bla. Schwere Dünung voraus, Hegedus. Verdammt schwere Dünung. Also Philosophie hätte schon was genützt, wenn wir sie rechtzeitig angewendet hätten. Bündnis von Gesa vor und Medienmacht. Was heißt das? Das heißt Konformismus und gleichzeitig möglichst viel Sensation. Die Mischung ist Knallgas, ein schreines Knallgas. Millionen in der Höhle Platos. Plato? Meinst du den russischen Mediaspezialisten? Na, den weniger. Ich meine Igor Athenovich Plato, den bekannten griechischen Kommunikationswissenschaftler, circa 400 vor unserer Zeitrechnung. Er meint, dass die Menschheit in einer Höhle sitzt und von der Wirklichkeit nur die Schatten wahrnimmt, die der Feuerschein an die Wand wirft. Nun, und genau das liefert die Medienmacht. Auf 50 Kanälen. Sie liefert Drama, sie liefert Schnulze, sie liefert mehr oder weniger intelligentes Geschwätz und sie liefert das, was wir automatisch überstellen müssten, wenn wir uns an das Abkommen von 1994 hielten. Amokläufer, Geiselnehmer, Gentleman-Einbrecher, Terroristen, alles Freihaus. Und Millionen, weggehängt in der Höhle wie die Fledermäuse, schauen zu. Logische Folge? Der vitalere Teil der Bevölkerung merkt, dass er von der Wirklichkeit nichts mehr hat. Er geht davon aus, dass es Wirklichkeit ist, gesehen zu werden, und zwar gründlich. Hunderttausende sind schon auf der Schwelle, Chef. Hunderttausende! Sie sollten sich mal die Telefonate anhören, die wir gespeichert haben. Schatz, toll warst du gestern. Hab dich gesehen beim Picknick im Landschaftskanal. Hab dich erkannt beim Gruppenschmus im Softporno oder beim Sommerschlussverkauf oder beim Apfelweihfest. Das ist rauschende Wirklichkeit, lebende Kanäle, der Rinnsale, der Stromschnellen des großen Hauptstroms. Gleich viel. Und dann kommt einer drauf, einer von 100, dass er selber dran drehen kann. Und einer von 1000 erwischt die richtige Zuschaltung. Und das sind unsere Schirmspringerchef, unsere Kanalwilderer. Die boxen sich hinein in die wirkliche Landschaft. Je verrückter, desto besser. Und je klüger, desto gefährlicher. Ich habe da gerade einen Fall. Also jetzt hören Sie mir auf. Hegedus, ich werde ihn früh genug aufbekommen. Tja, das werdet Sie. Gegenzeichnen müssen Sie schon. Das nimmt Ihnen aus 2 nicht ab. Wir sind die Abortgrube. Den Spielknopf, den müssen Sie drücken. Und ich habe mal gehört, Oberschutzdirektor sei ein politisch aussichtsreicher Posten. Pech für Sie. Aber möglicherweise wird es wieder einer, wenn wir eine neue Lösung finden. Sehe Sie eine? Sie wird kommen müssen. So oder so. Die Schirmspringerkurve geht geometrisch nach oben. Und dazu, Freund Bunsewitsch, da kann ich nur sagen, Mahlzeit. BV3 unter ständiger Beobachtung. Wenn Sie mich hören, husten Sie zweimal leicht. Danke. Hören Sie zu, Nicole. Ich stecke eine Turnkassette in Ihre Manteltasche. So, haben Sie es gespürt, ja? Die Kassette enthält weitere Instruktionen. Sie dürfen nur über Walkman abhören, verstanden? Alles andere wird überwacht. Wäre zu gefährlich. Husten Sie einmal, wenn Sie mich verstanden haben. Spannend. Das Leben beginnt, Nicole. Spüren Sie das nicht? Steigen Sie jetzt aus. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie. Abend, Mulle. Habe ich dich erschreckt? Nein, ich hab dich nicht erwartet, das ist alles. Ich habe den Eindruck, dass du mich überhaupt nicht mehr so besonders erwartest. Und jetzt sagst du, dass ich mich täusche und ich sage... Das sage ich nicht. Da ist eine andere. Mein Gott, ist das fad. Weißt du, warum ich hier bin? Was ich dir servieren wollte auf einem silbernen Tablett? Ein Probetermin bei der Kreativa, jawohl. Du kannst auf den Schirm kommen. Du kannst... Kreativer, ja, die machen dieses Ding auf 21, nicht wahr? Genau, dieses Ding, wie du es zu nennen beliebst, ist eines der brillantesten Nachtprogramme. Ja, fix und fertig heißt es, oder? Mach mich fertig! Nicht richtig, Verzeihung. Mach mich fertig. Man wirft sich Styroporballons zu, auf denen Silben stehen. Destruktiv! Immer destruktiv! Hast du vielleicht was Besseres? Hör zu, Nicole Helder. Du glaubst, besonders zu sein, irgendwie elitär. In Wirklichkeit bist du nur schwach, jawohl, verdammt schwach. Überqualifiziert sind Hunderttausende wie du. Aber fühlen sie sich deswegen so auf wie du? Spielen sie die beleidigte Leberwurst? Und du kannst von Glück reden, dass du mich... Ja. Sag mal, was tust du da eigentlich, während ich mit dir rede? Ich lege eine Kassette in meinen Walkman ein. Sprich nur weiter. Drecksack! Entschuldige. Ich sollte gescheiter sein. Du hast wirklich eine andere. Höchstwahrscheinlich. Du bist ganz weit weg. Auf Wolke Nummer 9. Wer ist sie? Eine Bibliothekarin. So, so. Eine Bibliothekarin. Und sie sieht so aus, wie man sich Bibliothekarinnen vorstellt, nicht wahr? Mausig, mit einer Brille auf, weiß alles über Kropotkin. Verblüffend genau. Du, hör zu. Ich habe wirklich dringend zu tun. Es ist nichts Persönliches. Du wirst von mir hören, wenn ich aus dem Gröbsten raus bin. Ich glaube dir kein Wort. Ich schreie auf vor Wut und Schmerz. Nicole Helder, ich wünsche Ihnen alles Schlechte für Ihren weiteren Lebensweg. Na, das hätten wir hinter uns. Guten Tag, Nicole. Ich gratuliere dir und mir. Wir sind auf BV3. Zuerst muss ich dich ein klein wenig um Verzeihung bitten. Ich bin zurzeit nicht bei der Stadtbibliothek. Bei der Statistik bin ich schon, aber in der Großschutz. Du musst mir verzeihen, denn nur so kann ich dir helfen. Dir und mir. Die Großschutz will nicht, dass du oder ich oder sonst wer in die großen Programme kommt. Ich kann dir jetzt nicht alles erklären, aber die wollen tatsächlich nicht, dass wir wirklich leben. Und das wollen wir, du und ich. Das wollen wir doch, nicht wahr? Und zusammen schaffen wir es auch. Bitte tu jetzt Folgendes. Beschaff dir... Ist 7.47 Uhr. Ich werde alt und schläfrig. Guten Morgen, Osho. Was Neues in Dragulas Kellerbar? Ein Zugang, eine Streichung bei BV1. Streichung? 4-jährige Verjährungsfrist nach Auslösevorgang. Ach so, ja, der Himmel freut sich über ein gefundenes Schäflein. Sonst was? Eine komische Zuspielung, optisch-akustisch im Fall NH. Helder, der mit dem Bakunin und dem Zucker. Kropotkin, Herrgott, sag nochmal. Was heißt hier komische Zuspielung? Eine religiöse. Eine Relie. Also hören Sie, Schassischnitz, ich habe ausdrückliche Weisung gegeben, dass ich alles im BV3-Bereich wiederhole, alles sofort wissen muss. Aber sie ist einfach komisch, sonst nichts. Ich dachte... Sie sollen nicht denken. Steht nicht in Ihrer Arbeitsplatzbeschreibung. So, rufen Sie die Zuspielung ab, aber sofort. Jawohl, Osho. 0014a an Zentralarchiv. Bitte Rückspielung der Aufzeichnung 02-07-99-Uhr-22-12 auf Schirm. Rückspielung, Aufzeichnung NH-02-07-99-Uhr-22-12 auf Schirm 0014a bereit. Bitte bestätigen. Tja, da wollen wir mal. Klappe 1, Film läuft. Hey, das ist ja völlig dunkelschwarz. Was läuft denn da überhaupt? Sofort, Osho. Inneres der orthodoxen Kirche St. Nikolaus, Platz des 5. November, Citygrad, Uhr 22:12. Ah, klar. In der Kirche selbst ist kein Aufnahmegerät. Sie arbeiten mit Penetrationslinse und bei dieser miserablen Innenbeleuchtung. Was brennt denn da eigentlich? Ich glaube, das sind Kerzen, Osho, auf einem runden Ständer. Kerzen, richtig. Und da ist er ja schon, unser Freund, an dem Schriften- und Kerzenstand. Er kauft welche, legt Geld in den Kasten. Nicht die billigsten, wie ich sehe. Und jetzt geht er zu der Ikone hinüber, oder? Na, er zündet die Kerzen an, eine an der anderen, und steckt sie auf. Es wird schon heller. Was ist das Goldene da, Osho? Der Vogel. Diese goldene Wachtel da am Mitteltor, der Ikonostase. Ja, es ist der Zarenadler. Ein bisschen gruselig ist es schon. Gospodi Pomilvi. Und was macht er jetzt, unser Freund? Er legt sich auf die Stufen vor der Bilderwand. Was ist das? Redet da er? Identifikation kommt sofort, Osho. Der Text auf Zuspielung 02-07-99-Uhr-22-12 wurde von der Wissenschaftsabteilung als Priester-Rezitativ aus altslawischen Totengebeten identifiziert. Totengebet. Das ist es genau. Der perfekte Cluster. Sie können sich gratulieren, Schassischnitz. Sie haben völlig ahnungslos der Formung des perfektesten Clusters beigewohnt, der bisher in Draculas Kellerbar entstanden ist. Gratuliere herzlich. Ich dachte, er ist wirklich fromm. Ein bisschen verdreht, aber... Auf BV3 gibt es das nicht. Auf BV3 ist alles signifikant. Alles. Der Nicole da, glauben Sie, dass der fromm ist? Hahaha, der nicht. Ein gutes Gedächtnis hat er. War jahrelang in den Sommerferien bei einer bäuerlichen Großmutter in der Dobruša. Gehört zu seinem Hintergrund. Ich arbeite nämlich während meiner Dienststunden, wissen Sie? Wir haben Religionsfreiheit, oder? Jawohl, und wir haben einen Verrückten, der sein eigenes Totengebet verrichtet. Eine Atombombe. Was macht er denn jetzt? Er steht auf, geht zur Ikone des heiligen Georg, küsst sie, ein frommer Brauch. Na, schauen Sie genau hin, Kandidatin Schnitz. Genau hinschauen gehört zu den Grundlagen unseres Berufes. Wen oder was küsst er? Na? Den unteren Bildrand. Jawohl, den Drachen küsst er. Den Satansdrachen. Ein äußerst frommer Mensch das, ne? Unser Nicole. Leider hat er's nicht mit dem himmlischen Ritter, sondern mit der höllischen Konkurrenz. Er weiß genau, was läuft. Der muss Insider-Informationen haben. Ich weiß auch, woher. Sie meinen... Geheime Informationen? Wie ich schon erwähnte, arbeite ich während der Dienststunden sogar. Er ist dick befreundet mit einem Hardware-Mann, der an den automatischen Schaltungen gearbeitet hat. Einem Laios Lederer. Ich habe den versoffenen Schwätzer vorsichtshalber BV2 aufgebrummt. Jetzt geht er. Bis hierher lief die Aufzeichnung. Ich wiederhole für die Aktenlage, Chassis Schnitz. Sie hatten Anweisung, mich von allen Entwicklungen im BV3-Bereich sofort zu verständigen. Sie haben das nicht getan. Sie haben sich dienstlich nachlässig verhalten. Um 22:30 Uhr nachts, Oshur. Telefon steht am Bett. Wenn ich nicht da bin, dann sagt Ihnen der Beantworter, wo ich bin. Im Konzert, im Freudenhaus, gleich viel. Verstanden? Der Kerl steht unter Hochspannung! Sie meinen, er ist wirklich verrückt? Was, alle Schirmspringer sind verrückt! Natürlich anders, als er uns das präsentiert hat mit seinem lieblichen Drachen. Gefährlicher! 0014a, ich rufe Goldregen. Ich brauche den Oshudir. Es geht um Sekunden. Haben Sie eine Privatnummer? Sobald er kommt, soll er sofort NH01875 abzeichnen. Sofort. Die Unterlagen sind komplett. Letzter Vorgang, falls er ihn sehen will, 020799, Strichuhr 2212. Optisch festgehalten. Ich schicke das Finalformblatt mit meinem Servus hinauf. Ich verständige schon mal Termeulen. Doppelbrandeilig. Was hat er? 666. Termeulen? Hören Sie, Finalfall. Ich schicke Ihnen das Dossier. Kommando zurück. Rufen Sie alles selber ab. Geht schneller. Nicole Helder, NH01875. Wie üblich. Aber wir haben das okay noch nicht. Der Fettsack ist auf der Datscha mit seinen Webern. Wir können davon ausgehen, dass Uhr 9:33 abgezeichnet ist. Finalfall? Was heißt das? Verschwinden Sie sofort! Das war doch passend, das Totengebet. Ab morgen arbeiten Sie wieder im Generalpool. Sie entsprechen nicht den Anforderungen dieser Dienststelle. Das glaube ich nicht. Ich könnte schon... Was könnten Sie? Den Fall abschließen. Das glaube ich. Das glaube ich wahrhaftig, du süße kleine Dracula-Braut. Hauen Sie ab! Bis morgen, Oshur. Nicole, bleib ganz ruhig jetzt. Es ist soweit. Wir müssen handeln, ganz schnell. Was ich dir in die Manteltasche schiebe, ist eine Pistole. Eine Luger, geladen und gesichert. Du fährst nicht nach Springtown, hörst du? Du steigst auf der nächsten Haltestelle oben am Botschaftsring. In die City-Linie, bis zum Heldenplatz. Ich auch. Du steigst aus, gehst zum Kiosk am Telefonhäuschen und kaufst eine Zeitung. Dann bekommst du weitere Instruktionen. Wir schaffen's, hörst du? Wir schaffen's. Ruf von außen an 0014a, höchste Dringlichkeit, bitte aktivieren. Ruf von außen an 0014a, höchste Dringlichkeit, bitte aktivieren. Nein, wer zum Teufel? Ja, hier 0014a. Osho, hey, Rüss. Koordinator Bunjevic. Wie kommen Sie überhaupt in meine Leitung? Medienmacht, mein Lieber, Medienmacht. An sich wollte ich mit Ihrem Oberschutzdirektor plaudern, aber der ist ja, wie mir gesagt wird, noch nicht verfügbar. Um Uhr 9:15. Tja, vielleicht ist es ohnehin günstiger, wenn zuerst wir etwas miteinander sprechen. Was meinen Sie? Also das Thema steht Ihnen frei. Sehr höflich, aber Sie wissen es besser. Ich möchte Ihnen gratulieren, wie Sie sich denken können. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Höchster ES-Wert, wie wir feststellen. Also ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sagen Sie bloß, Oshur, dass Sie nicht mit höchster Spannung das Geschehen verfolgen, das zurzeit auf den Kanälen 1, 2 und 3 abläuft. Live, versteht sich. Also während des Dienstes, da habe ich keine Zeit zum Glotzen. Tun Sie es. Ausnahmsweise. Wir sehen uns in Kürze. Live auf den Hauptkanälen? Was ist denn da los? Befinden Sie sich auf dem Altan des Heldenturms, liebe Zuschauer? 45 Meter über der zentralen Piazza von Cityguard, dem Heldenplatz. Sie können sich denken, dass ein Angriff durch Hubschrauber oder Scharfschützen viel zu riskant wäre. Sie sehen, wie der Geiselnehmer die junge Frau jetzt an sich presst, wie er ihr die Pistole an die Schläfe setzt, eine schwere, altertümliche Pistole. Einen Augenblick. Eben erfahren wir... Das ist ja... Die Identität der jungen Frau. Es handelt sich um die Schutzassistentin Gesine Schnitz. Jawohl, liebe Zuschauer, eine Schutzbeamtin ist sie. Sie arbeitet in der Großschutz. Verdammt. Ein großer Polizeilautsprecher jetzt wird auf den Altan gerichtet. Geben Sie Ihre Absichten bekannt. Wiederholung Frage. Geben Sie Ihre Absichten bekannt. Er verlangt ein Richtmikrofon, das ist es. Und er drückt der jungen Frau etwas in die Hand. Ein weißes Blatt, ein Stück Papier. Sie können sprechen! Offenbar ist das Richtmikro in Stellung. Anruf Broschulier an 0014a, bitte aktivieren. Anruf Broschulier an 0014a, bitte aktivieren. Ja, fett, sagt ausgerechnet der. Und jetzt? Ja, hier, Hegedis. Sehe Sie das, Hegedis? Auf 1 bis 3? Was ist da los? Was wird da gespielt? Schnauze, ich hier zu. Angesichts der ganzen Nation, in ihrem historischen Zentrum, proklamiere ich das unveräußerliche Recht jedes Bürgers und jeder Bürgerin auf freie Persönlichkeitsentfaltung. Das Recht, in der Wirklichkeit zu leben, das Recht, die eigene Stimme zu Gehör zu bringen. Das Recht, nicht auf Gedeih und Verderb den lächerlichen Verdummungsmechanismen der Medienmacht ausgeliefert zu sein. Dieses Recht habe ich mir genommen. Kommen Sie sofort rauf, Pichinis! Rauf, A.U., sofort! Moment, jetzt wird's spannend. Um ein für alle Mal dieses Recht auch für jedermann sonst, für alle Bürgerinnen und Bürger zu fordern. Hört ihr es alle? Hörst du, Majuscha? Hörst du, Laios? Ich hab's geschafft! Geschafft! Wir können von unserem Standpunkt... Nein, aber nein, da ist ein Kampf. War das die Pistole, die durch die Luft... Und jetzt... Jemand kippt über die Brüstung. Es ist nicht die Geisel, die junge Frau, nein. Es war der Verbrecher, der abgestürzt ist, 45 Meter. Die junge Frau ist in die Knie gesunken, klammert sich ans Geländer. Rosulier, ich komme jetzt rauf. Wir haben jetzt die Heldin des Tages am Mikro, liebe Zuschauer. Gesine Schnitz, die scheinbar so unscheinbare Heldin. Schutzassistentin Schnitz, das ist der korrekte Titel. Chassis, innerdienstlich. Chassis, ganz kurz. Innerdienstlich, das ist sehr passend. Können Sie uns in aller Kürze... Bitte haben Sie Verständnis, ich... Aber natürlich, nur ein paar Worte für die Öffentlichkeit, für die Millionen Chassis, die auf Sie schauen. Bitte. Er hat mich da vorne am Heldenplatz, eigentlich nur 3 Schritte vom Eingang des Mausoleums, er hat mich geschnappt, mit der Pistole bedroht, er hat mich zum Lift gestoßen. Ah ja, und die Wachen des Mausoleums konnten unter diesen Umständen natürlich nicht... Erst als er dann schrie, ich hab's geschafft oder so ähnlich, da habe ich gespürt, dass er die Pistole nicht mehr... Und da haben Sie ganz diszipliniert, ganz kaltblütig an Ihre Ausbildung gedacht, an die ausgezeichnete Grundausbildung unserer Ordnungskräfte. Ja, ganz cool, ganz diszipliniert. Wie ist Ihnen denn das passiert, Hechetis? Mir? Mir ist gar nichts passiert. Ihnen ist was passiert, Oschudier. Ausschließlich Ihnen. Ich habe um 8.03 Uhr Goldregen angerufen, wegen Finalisierung. Sie waren nicht erreichbar. Auf Sauf- und Bumstour, vermute ich. Eine Chassis, du totale, du super totale Scheiße! Eine 0815 war das. Eine Walter oder Luger aus dem letzten großen Krieg. Tausende Krebsen da herum, unregistriert. Wovon rette Sie überhaupt? Von der möglichen Aufklärung des Falles. Wir sind Polizisten. Ei, was soll's, der Kerl ist eh. Wir können auch vom Glück reden, dass nicht mehr passiert ist. Ah, Koordinator, mir habe Ebbe... Sie haben sich an den Resultaten des Abkommens von 1994 gelabt, nicht wahr? Wir auch. Wir auch, das können Sie mir glauben. Nach einer so langen Durststrecke der Banalitäten... Aber erlauben Sie eben mal, ich möchte doch sehen, wie sich mein Kanal 2... Eine erste Zusammenfassung des Geschehens am Heldenplatz. Ein Nicole Helder, Programmbeobachter der Stadtplanung, hat sich gegen 9.10 Uhr auf dem Heldenplatz von Citygrad einer Geisel bemächtigt, der jungen Schutzassistentin Gesine Schnitz, die in der großen Schutzzentrale tätig ist. Er hat sie an sich gepresst, sie mit einer älteren Pistole deutscher Herkunft bedroht und... Tja, das waren schon die regulären Nachrichten. Selbstverständlich werden wir die Aufzeichnung der Originalreportage stündlich wiederholen. Meine Herren, ich gratuliere. Es freut mich. Es freut uns, dass Sie das so sehen, Koordinator. Das erledigt wohl die Missverständnisse, die in unserer letzten Unterredung... Oh, so missverständlich ist die nicht gewesen, keineswegs. Sonst hätten wir ja dieses schöne Erlebnis eben nicht gehabt, oder? Dieses Erlebnis und unsere Unterredung... Das wird die Grundlage der kommenden Gespräche sein. Das Abkommen von 1994... Verehrtester, Sie beleidigen mich. Sie sind nicht offen zu uns. Das Abkommen von 1994 war und ist offensichtlich das Papier nicht wert, auf dem es ausgedruckt wurde. Was schon nie zu erörtern sein werden, haben sie die Automatik aufgehoben. Haben einen Filter eingebaut. Aus zwei. Na gut, sie hatten ihre Gründe, aber... Nicht in eigener Verantwortung. Entscheidungen dieser Tragweite werden auf höchster Ebene getroffen. Das ist mir klar. Und dort werden wir von der Medienmacht auch ansetzen. Der heutige Tag hat gezeigt, wie eine praktische und beide Seiten befriedigende Ausfüllung des Abkommens aussehen könnte. Dummerweise sind Sie, Verehrteste, dabei ein wenig in die politische Kreise geraten, um es lebhaft auszudrücken. Ja, aber eben darum haben wir doch aus zwei... Sie nicht, Verehrteste, Sie nicht. Der Oschur hier, der hat's begriffen. Diese Assistentin, die war Ihnen doch unmittelbar unterstellt, Oschur. Stimmt doch. Ganz recht. Sie hat auf meine Weisung diesen Nicole Helder aufgestöbert. Sie hat ihn um 9 Uhr auf den Heldenplatz bestellt. Sie hat ihm eine deutsche 0815 beschafft und ein Manifest. Sie hat ihn höflich darum gebeten, sich 55 Meter tief auf die Piazza werfen zu lassen. So gründlich arbeitet. Aus zwei. Na, ganz so kann es natürlich nicht gewesen sein. Dennoch, der Instinkt des Publizisten... Ich mit Sie. Das ist doch absurd, das ist doch absurd. Überlassen wir das der nächsten Zukunft. Um 19 Uhr, meine Herren, gibt die Südtel einen festlichen Empfang zu Ehren von Jesine Schnitz. Also, da muss ich ihr erst freigeben. Das ist doch klar, Herr Schüttis. Selbstverständlich auf den Kanälen 2 und 4 live übertragen. Es würde mich außerordentlich freuen, Oschur, wenn Sie dabei sein könnten. Ja, mir komme gern, mir komme gern. Wie kommen Sie auf den Plural, Verehrteste? Adieu. Bemühen Sie sich nicht. Ich kenne inzwischen die Räumlichkeiten. Er sägt mich ab, das Schwein? Ja, Sie fallen nicht tief. Nicht bei Ihren Verdiensten um die staatstragende Partei. Ist es das? Wir mögen uns nicht, das weiß ich, aber... Die Schnitz müssen Sie wohl befördern. Noch vor 19. Ja, ja, schon eingeleitet, schon eingeleitet. Aber lenken Sie nicht ab. Ist was dran? Ist irgendwas dran an dem, was dieser geschlechte Affe andeutet? War irgendwas, war irgendwas arrangiert? Also, das wüsste ich selber gern. Naja, meine Datscha, würde sie mir wohl lassen. Hä? Was meinen Sie? Doch, also das Inventar werden Sie wohl ein wenig überprüfen müssen. Werden Sie sich den Empfang ansehen auf 2 oder 4? Eher hau ich alle erreichbaren Schemme kaputt. Ich sag's Ihnen, wie es war, gell? Heil Herold, Chef. Meine Freunde, darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit gebeten haben? Mit großer Mühe, so kann man sagen, mit äußerstem Einsatz habe ich Schutzassistent Schnitz, Verzeihung, Schutzrätin Schnitz überredet, wenigstens einige Worte darüber an uns zu richten. Ihr Einsatz, Ihr Lebenseinsatz für Recht und Gesetz gegen Gewalt und Terror braucht von uns nicht gepriesen zu werden. Er preist sich von selbst. Frau Schutzrätin, bitte. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin so verlegen, aber wenn ich schon was sagen soll, dann möchte ich um was bitten. Ich möchte Sie um Verständnis bitten für den armen Menschen, der Anlass für diese schöne Stunde ist. Ich meine, ich kann mich nicht so passend ausdrücken. Aber wissen Sie, er war sicher sehr unglücklich. Er hat sich im Schatten gefühlt, unbeachtet. Und da ist etwas in ihm gerissen, etwas explodiert. Wir kennen das doch sicher alle. Ich meine, wenn das rauschende Leben auf dem Bildschirm Tag aus, Tag ein. Gut, ich habe mich wehren müssen. Es ging ums Leben, das war mir klar. Aber deshalb hege ich keinen persönlichen Groll. Etwas frische Luft. Eine gute Idee. Das ist gut gemacht, Schnitzerlein. So großzügig, edel. Verzeihen Sie, Oshu. Aber ich fand, dass ich sagen musste. Wir haben ja beide gekannt, oder? Ich meine... Chassis Schnitz, um 9 Uhr auf dem Heldenplatz. Warum? Ich hatte einen Termin bei meiner Gynäkologin, Pionierstraße, direkt um die Ecke. Sicher verifizierbar. Gut gemacht, Schnitzerle. Es war eine 0815, oder? Die Pistole? Darauf konnte ich nicht achten. Klar. Das Manifest? War das handschriftlich? Nein, ein Standard-Computerausdruck. Man hat die Pistole sichergestellt. Sie war nicht geladen. So ist das öfters. Klar, so ist es öfters, klar. Jura, wir fallen beide die Treppe hinauf. Aber ich bin ein altmodischer Polizist, Jura. Die losen Enden des Falles beunruhigen mich. Sie beunruhigen mich sehr. Nichts Ethisches. Nein. Es ist einfach eine Frage der Kompetenz. Oder Inkompetenz. Oh ja, Oshun. Sie wissen doch, wie soll ich mich ausdrücken? Oh, frei von der Leber weg, Schuhe, frei weg. Dass ich Sie verehre, das klingt so dumm, so romantisch, um Gottes Willen. Ich meine, ich habe die ganze Zeit nicht begriffen, wie gefährlich er war. Ich habe ihn widersprochen, als läppische Anfängerin. Ich meine... Oh ja, das würde ich nicht sagen, Schnitzerle. Keine Anfängerin. Das ist keine Anfängerin. Alles andere, nur keine Anfängerin. Alles andere. Eine hundsgemeine Giftschlange zum Beispiel. Eine tödliche Psychopathin. Eine Karrieristin ganz großen Formats. Das alles, das könnte mir zu Ihnen einfallen. Aber nicht die Vokabel Anfängerin, gell? Nein, keineswegs. Oberschutzrat. Innerbetrieblich keine Titel, bitte. Im Übrigen geschieht mir recht, dass ich die Treppe hinauffalle. Ich habe als Chef von Aus 2 versagt. Ich habe die gerissenste Schirmspringerin nicht erkannt, die wir jemals hatten. Die Blamage ist komplett. Die Nagelprobe nicht gelungen. Das teuerste sind die losen Enden, von denen ich rede, die mich beunruhigen, untertrieben gesagt. Aber das ändert natürlich nichts an der hohen persönlichen Wertschätzung, die ich für Sie hege, Jura. Es ändert nichts daran, dass ich Sie für meine Nachfolgerin aus 2 vorschlagen werde. Sie werden mit der Medienmacht einiges bereinigen müssen. Ein neuer Schlüssel für das Sensationsangebot muss erarbeitet werden. Viel Spaß. Viel Spaß. Vor allem unserem famösen Gastgeber, Herrn Bunzewitsch. Ich werde ihm diskret raten, sich jetzt schon einen altslawischen Totengottesdienst auszusuchen. Bye-bye, Schnitzerle. Und amüsiere dich gut mit dem Drachen des heiligen Georg. Der einzige Bettgefährte, dem ich nicht abraten würde. Selbst das ist ja zweifelhaft. Wie viele Fälle hat aus 2 abgeschlossen, ehe ich zu Ihnen runterkam, Osho? Na also, halten Sie mich für einen Trottel. Thank you. Schirmspringer von Karl Ameri. Es sprachen Manfred Hegedüs, Martin Schwab, Gesine Schnitz, Cordula Tranto, Nicole Helder, Edwin Noel und in weiteren Rollen Petra Redinger, Michael Abendroth, Charles Wirz und andere. Komposition Bernhard Schmitz, Regie Walter Adler. Produktion Bayerischer Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk 1984.